Kühlschrank nicht lied und du der Einzige bist, der dich wirklich versteht. Auch deine vier Wände sind tot und leer, also musst du hier raus, suche nach mehr. Was waren noch Zeiten, hast du oft gedacht, doch jetzt ist es egal, jetzt hat's jeder gemacht. Dein Nebenmann bestellt zum Trost noch zwei Bier. Du willst alles vergessen, wann gelingt es dir? Du denkst, dein Leben ist ein einziges Missgeschick. Es ist wahr, du brauchst in Zukunft wirklich mehr Glück. Viel mehr. Viel mehr. Es wurde viel getrunken, wenn auch nur aus Brust. Und die Schule des Lebens nimmt dir jede Lust. Deine Hausaufgaben wurden auf dich gemacht. Über ernste Worte nur böse gelacht. Dein guter Gott, der dir hilft, in den Rindstein erbrochen, noch mehr Alkohol gekillt. Viel mehr. Viel mehr. Viel mehr. Es wurde viel getrunken, wenn auch nur aus Frust. Und die Schule des Lebens nimmt dir jede Lust. Deine Hausaufgaben wurden auch nicht gemacht. Über ernste Worte nur böse gelacht. Kein guter Gott, der dir hilft. In den Rindstein gekotzt und noch mehr Alkohol gekillt. Viel